You cannot separate Jesus from his blood. Du kannst Jesus nicht von seinem Blut trennen. Because without his blood, there is no forgiveness of sin. Denn ohne sein Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. And we know that sin has been the problem of man. Wir wissen, dass die Sünde das Problem des Menschen war. And Jesus came to solve it. Und Jesus kam, dieses Problem zu lösen. So that we are now God's children. Damit wir jetzt Gottes Kinder sind. We are like him. Wir sind wie er. The Son of God, the Son of God. We are both Son of God. So, Kinder Gottes. You see, Jesus is the Son of God. We are also sons of God. Jesus ist der Sohn Gottes und wir sind Söhne Gottes. Today we will go to be about the Holy Spirit. Heute geht es um den Heiligen Geist. And Christ himself. Und Christus selbst. That it is Christ and not you. Geht um Christus, nicht um dich. You see, it is Christ and not you. Es geht um Christus und nicht um you dich. You have to remove yourself, the old man, away from the road. Du musst den alten Menschen beiseite schieben. You see, the pride is the old man. Stolz gehört zum alten Menschen. And the old man is pride. You see, you cannot walk with the Lord if this is still hanging on your life. Du kannst nicht mit dem Herrn gehen, wenn dieser Stolz immer noch an dir hängt. You see, you still welcome pride. Den Stolz immer noch willkommen. That is, you see, it's what you want and not what the Lord wants. Wenn es dir immer noch um das geht, was du willst und nicht das, was Gott will. You cannot follow him. Dann kannst du ihm nicht nachgehen. He said you have to humble yourself. Du musst dich demütigen. Because he's the one to exalt you. Denn er ist derjenige, der dich erhöhen soll. I want the Lord to exalt me. Ich will, dass der Herr mich erhöht. Praise the Lord. Halleluja. A lot are born again today. Sie sind wiedergeboren heute. They are born again. Sie sind wiedergeboren. But they refuse to surrender to Jesus. Aber sie weigern sich, sich Jesus hinzugeben. They are born again, but they refuse to surrender to Jesus. Sie sind wiedergeboren, aber wollen sich nicht Jesus hingeben. That old man is still part of them so much. Dieser alte Mensch ist immer noch Teil von ihnen. They are born again, but it's not Jesus that is their Lord. Sie sind wiedergeboren, aber nicht Jesus ist ihr Herr. He might be their Savior. Er ist vielleicht der Retter. But what about Lord? Aber was ist mit dem Herrn? The Lord is the landlord. It's like the landlord. The owner. Der Hausherr, der you Eigentümer. The owner of you. Dein Eigentümer. You are no longer the owner of you. Du gehörst dir nicht mehr. You see, the old life was controlled by you. Das alte Leben wurde von dir kontrolliert. You see, it was controlled by Satan. Es wurde vom Teufel kontrolliert. It was controlled by things of this world. Es wurde kontrolliert von Dingen dieser Welt. You see, whatever you want, you just do. Was immer du willst, das tust du. But the new life. Aber das neue Leben. Jesus paid with his own blood. Jesus hat mit seinem eigenen Blut dafür bezahlt. And you better allow Jesus to be the author and the finisher of the new life. Weißt du, dass Jesus der Anfang und der Vollender von diesem Leben ist? You see, it's for you and not against you. Denn es ist für dich und es ist nicht gegen dich. He loves you more than you love yourself. Jesus liebt dich mehr als du dich selbst. You see, he can help you more than you can help yourself. Er kann dir auch besser helfen als du dir jemals. He can feed you more than you can feed yourself. Er kann für dich versorgen. He can provide for you more than you can provide for yourself. Er kann für dich sorgen und er kann einfach für dich da sein. The new life is spiritual. Das neue Leben ist geistlich. That's why he said the just shall live by faith. Sie sollen die Gerechten auch durch den Glauben. Faith is not natural, it's spirit. Der Glaube ist nicht natürlich, sondern geistlich. And it's the word of God. Das ist Gottes Wort. Like Jesus said, the word that I speak unto you, their spirit, their life, that's faith. Jesus gesagt hat, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Glauben. A lot are born again. Viele sind wiedergeboren. As they may claim they are. Wie sie meinen, es zu sein. You see, they claim they are born again. Sie sagen, ich bin wiedergeboren. But is the Lord your Savior? Aber ist der Herr ihr Retter? Is it, you see, your Lord? Ist der Herr wirklich ihr Herr? You are just born, just, you know, there is a paper marriage. Es gibt eine Ehe, die einfach nur auf Papier ist. Paper marriage. Eine Ehe, die einfach auf Papier ist. But you are not married, but you call, people call it marriage. But du it's just paper. Du bist einfach nur auf Papier, bist du verheiratet. There are a lot of people today. Leute. You see, once you are married to Jesus, allowed to be Jesus alone. And because that life, you cannot handle the life he gave you. Du kannst das Leben, du kannst nicht damit umgehen. You need him to handle this life. Du brauchst Jesus, um mit diesem Leben umgehen. Because this life, the life he gave you is not a natural life. Das Leben, was er dir geschenkt hat, ist kein natürliches. It's a supernatural life. Es ist ein übernatürliches Leben. And no flesh can live it without him. Und kein Fleisch kann es leben ohne ihn. Ah. as they may claim. Wie sie sagen. But they refuse to surrender to Jesus. Aber sie weigern sich, Jesus hinzugeben. But a lot of fear with the Holy Spirit. Viel gefüllt mit dem Heiligen Geist. You see that you know they pray the prayer of beten das Gebet. Of baptism of the Holy Spirit. Taufe des Heiligen Geistes. But and they claim they are filled with the Holy Spirit. Und sie behaupten, sagen, dass sie gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. You see the Holy, you can have the Holy Spirit. Du kannst den Heiligen Geist haben. But does the Holy Spirit have you? Hat der Heilige Geist dich? Does he have you? Hat er dich? You have to allow him to have you. Musst du zulassen, dass er dich hat. He wants to direct your life. Dein Leben He wants to guide you. Will dich führen. He wants to do you because he is the one. He is the one in charge of now. The end time. Ist jetzt am Steuer. He is the one in charge of the end time. Ist am Steuer der Endzeit. There was the time of the Father. Es gab die Zeit des Vaters. There will be the time of the Son. Die Zeit des Sohnes. But now the time of the Holy Ghost. Jetzt aber die Zeit des Heiligen Geistes. Oh, Daddy, thank you. Hey, now is the time of the Holy Ghost. Jetzt ist die Zeit des Heiligen Geistes. That he needs you to surrender to him. Er braucht dich, damit du dich ihm hingibst. You must have relationship with him. Du musst Beziehung mit dem Heiligen. If not, you cannot. You cannot work for Sonst God. Kannst nicht mit Gott arbeiten. Du für Gott arbeiten. You cannot live the life the Lord wants you to live. Du kannst das Leben nicht führen, was er. And that is why you know when they call the Holy Spirit. Als sie den Heiligen Geist gerufen haben. When they call the Holy Spirit Beelzebub. Als sie ihn Satan genannt haben. As they call you, see, he said there is no repentance. Hat er gesagt, es gibt keine Buße. Why? Because without the Holy Spirit, you can never be saved. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht erlöst sein. You cannot be born again. Du kannst wiedergeboren sein. You cannot walk with God. Du kannst mit Gott wandeln. He is in control now. Er ist in Kontrolle jetzt. Don't reject him. Verweigere ihn nicht. Don't reject him. Verweigere ihn. As you have been born again. Seitdem du wiedergeboren bist. As you have been filled with the Holy Spirit. Taufe des Heiligen Geistes. Allow the Holy Spirit to be everything for you. Lass das Heilige Geist alles ist für dich. Don't just have him for fun. Mach ihn nicht einfach aus Spaß. Don't have him for fun. Mach ihn nicht einfach aus Spaß. It's not fun. Es ist nicht Spaß. Having a relationship with the Holy Ghost. Eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben. It's another level. Es ist eine andere It's Ebene. Another world entirely. Eine andere Welt. A lot are filled with the Holy Spirit. Viele sind gefüllt mit dem Heiligen Geist. They also refuse to surrender to the Holy Spirit. Aber sie weigern sich, dem Heiligen Geist hinzugeben. Here's a gentleman. Er ist ein Who knows that? The Holy Spirit is a gentleman. Er ist ein höflicher Mann. A gentleman. He loves invitation so much. Er liebt Einladungen. He loves invitation. Until you invite him, he don't leave you alone. Als du ihn einlädst, sonst wird er dich in Ruhe lassen. He doesn't force himself. Er zwingt sich nicht in die Situation. To follow him. Er zwingt dich nicht, ihm nachzugehen. To submit to him. Ihm unterzuordnen. To listen to him. Ihm zuzuhören. John 16. Johannes 16. Jesus said, if you surrender to the Holy Ghost. Wenn du dich dem Heiligen Geist hingibst. You see, if you surrender to the Holy Ghost. Wenn du dich dem Heiligen Geist hingibst. And have love relationship with the Holy Ghost. Eine Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist. You see, notice, love relationship. Eine Liebesbeziehung. You see, if you have love relationship with the Holy Ghost. Eine Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist. Love relationship. Eine Liebesbeziehung. And not fear relationship. Because there's a fear relationship. Angstbeziehung. You see, if I don't do it, no answer. Wenn ich es nicht tue, dann gibt's keine you see, you do it to get something. Du tust es, um etwas zu bekommen. It's love relationship and not fear relationship. Eine Liebesbeziehung. And also not of selfishness. Und nicht auf Selbstsucht. You see, not selfish, a selfish relationship. Nicht eine Beziehung, die selfisch ist. That is all about you. Es nur um dich geht. The kingdom of God is not about you. Das Königreich Gottes ist nicht über dich. It's about Christ himself. Es geht um Christus selbst. Praise the Lord. Hallelujah. In James 4, let us go to James 4. Jakobus 4. James 4. Jakobus 4. Verse 3. Jakobus 4, Vers 3. He said, you ask and receive not. Why? You see, you ask And you receive not. Ihr bittet und bekommt es nicht. Why don't you receive? Wieso bekommt ihr es nicht? Why don't you have it? Wieso habt ihr es nicht? Jesus said you ask and you receive. Ihr sagt, ihr bittet, aber ihr empfangt nicht. But see here he said you ask and receive not. Also Jesus hat gesagt, bittet und ihr werdet bekommen, aber hier steht, ihr bittet und bekommt nicht. Because you ask amiss. Weil ihr... You ask amiss. Verse 3. Achso. Weil ihr in bösen Absicht bittet. You see, you ask amiss. Weil ihr in böser Absicht bittet. Selfish. Selfish. That you may consume it upon your lust. Um es in euren Lüstern zu vergeuden. You see, the Holy Spirit is not about selfishness. Der Heilige Geist, ihm geht es nicht um Selbstsucht. And that's why it's not like going to a native doctor, witch doctor. Es ist nicht so, als ob man zum Satanist geht. You know, when we go to, when people go to native doctor. Du läufst zu Satanisten gehen. Oh, you see, you know, they're after themselves. Geht es um sie selbst. They want solution to their problem. Sie wollen eine Lösung für ihr Problem. You don't go to the Holy Spirit that way. Du gehst nicht zum Heiligen Geist. Because the Holy Spirit has his own job. Und der Heilige Geist hat seine eigene Aufgabe. His own job. Er hat seine eigene Aufgabe. Praise the Lord. Halleluja. You submit to the Holy Ghost. Du gibst dich dem Heiligen Geist hin. Jesus appoints you to service. Jesus, er stellt dich ein. He appoints you. He said, I choose you. You did not choose me, I chose you. Er hat gesagt, ich habe euch ausgewählt. Who understand? Who know that? You see, he appoints you to service. The Holy Spirit keep you for the service. Und der Heilige Geist lässt zu, dass du in diesem Dienst bleibst. You see, you can't be chosen and not be able to remain. Du kannst auserwählt. Who understand? Und nicht in der Lage sein, zu bleiben. You can't, you see, it's like losing weight. Gewicht verlieren. You can lose weight and not be able to keep it. Du kannst Gewicht verlieren, aber nicht. Before you know it, you are full again. Und du bist nicht in der Lage, Gewichtsverlust zu halten. Und bevor du es weißt, bist du wieder sogar dicker als vorher. You see, the Holy Spirit is a helper. Der Heilige Geist ist ein Helfer. Whatever you are born to do, he enables you to do it. Egal was die Sache ist, wofür du geboren worden bist. Er gibt dir die Kraft dazu, er befähigt dich dazu, diese Sache zu tun. What the Lord wants you to do? Das, was du eben tust. He helps you to fulfill it. Was der Herr möchte von dir. He is dir. A helper. Er ist ein Helfer. You need him so much, don't ignore him. Es ignoriere ihn nicht. Whatever you are called to do, das, he will equip you to do them. Dich ausstatten, diese Sache zu tun. You see, he is a provider. Denn er ist ein Versorger. He provides everything for you, whatever you are in need of. Alles, was du brauchst. He knows what you need. Er weiß, was du brauchst. More than you even know. Besser als du es. Whatever you are called for. Wofür auch immer du berufen worden bist. He provides for. Er versorgt. You see, he provides. Er versorgt. Whatever God demands of you. Das, was Gott von dir verlangt. He supplies. Er bringt. Who understand what I'm even talking? Praise the Lord. Hallelujah. You see, whatever God wants you, what he wants from you, what he demands of you, the Holy Spirit supplies. He never expects from you when he never gives you. That's the Holy Spirit. You understand? Good. He never expects from you when he never gives you. Er erwartet nichts von dir, wenn er dich nicht... Aber wenn er dich nicht damit ausstattet. And that is why when God tells you to do something. Sie, wenn Gott dir sagt, sollst du was tun. It is an indication that you can do it. Heißt, du kannst diese Sache tun. Why? Because he never calls for what he doesn't provide for. Denn er beruft dich. Oder er sagt, du sollst etwas tun, wofür dich nicht ausgestattet hat. Wofür er dich nicht befähigt hat. He never expects from you again. When he never give you. Er erwartet nicht, dass du etwas tust, wenn er dir nichts gibt. Whatever he did not give you, he is not expecting it from you. Was er dir nicht gegeben hat, erwartet er auch nicht von dir. You see, he equipped you to do whatever. Er schaut dich aus, die Sachen zu tun. He dwells in you. Denn er wohnt in dir. And he provides all. Und er versorgt alles. That is why when God tells you to do something. Wenn Gott sagt, du sollst etwas tun. It is an indication that you can. That you can do that. Can do it. Du kannst es tun. Because he never calls for what he doesn't provide for. Denn er beruft nicht, wenn er nicht versorgen kann. And we know of Luke 9. We know that. kenne Lukas noch. You know where he sent the 12? Also die 12. You see, he provided for them. Er hat für sie gesorgt. And he asked them, lacked ye anything? Er hat sie gefragt, hat es etwas gefehlt? And the Holy Spirit decides who gets what and when. Und der Heilige Geist entscheidet, wer was kriegt und wann. He's not selfish. Er ist nicht selbstsüchtig. You see, he doesn't walk in selfishness. Er arbeitet nicht in Selbstsucht. You know, so many times when we want, it's out of selfishness. Dann ist es auch Selbstsucht von ihm. He's to praise ourselves. Um uns selbst zu feiern. He's to tell others that we are bigger than them. Um anderen zu sagen, dass wir besser sind als sie, größer sind als sie. He's to show off. Um anzugeben. The kingdom is not showing off. Oh, Königreich kommt nicht an. If Jesus wanted to show up, wenn Jesus angeben wollte, you know what he could have done. Wisst ihr, was er getan hat? When he died, he will not appear to the disciples alone. Dann hat er auferstanden, er hat nur den Jüngern erschienen. He will go to Herod and say, see me. See my hand. Did I not tell you I will stand up? Er hat ihm seine Hände gezeigt. Er hat gesagt, seht mal her, ich bin wieder da. Did I not tell you I will get up? I will. Gesagt, dass ich aufstehen werde. The third day that I will be up. Am dritten Tag. But he never. He never revealed himself to them. Er hat sich diesen Leuten. Except God's children. Nur Gottes Kinder. Oh, Daddy. So different from the system of this world. So anders als das System dieser Welt. So different. So anders. People are looking for money to show off. Leute suchen nach Geld, damit sie angeben. And that's why James 4. Das ist in Jakobus 4. That we have read, he said, you ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Praise the Lord. Halleluja. He will improve, you see, when the Holy Spirit is come. Wenn der Heilige Geist kommt. And that is in John 16. Johannes 16. Can we go there, please? Can we go there? John 16. John 16. Johannes 16. The Holy Spirit. You know, when Jesus was introducing him. Als Jesus ihn vorgestellt hat. Oh, Daddy, thank you. He said he will not leave us without a helper. Because if he needed a helper, we need a helper today. Aber wenn er einen Helfer brauchte, dann brauchen wir auch einen Helfer. He needed the Holy Spirit. Er brauchte den Heiligen. And he was filled with the Holy Spirit. Sie wurde erfüllt mit dem Heiligen. Some today want to ignore the Holy Spirit. Einige wollen den Heiligen Geist ignorieren. Until Jesus, you see, until he was filled with the Holy Spirit, he did not do the work of God. Erst hat er gefüllt mit dem Heiligen Geist, dann hat er die Werke vollbracht. If you need it, you need. Wenn er es braucht, dann brauchst du ihn auch. If we read it from 7, he said, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. But for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. He loves you so much. Er liebt mich so sehr. He knows you need a helper. Er weiß, dass du einen Helfer brauchst. You see, before your wife have been your helper. Vorher war deine Frau dein Helfer. You see, then your husband have been there for you. Dein Ehemann war da für but dich. But there is somebody greater than your wife and your husband. Der größer ist als dein Ehemann und größer the Holy als deine Ehefrau, der Heilige Geist. The Holy Ghost. That is even more closer to you than your husband or your wife. Your mother, your father. You know, you can be in so many places. You can be in places today. There are no mother, no father. Du kannst an Orten sein, da ist Mama und Papa nicht. But the Holy Ghost is always there. You can speak to him anytime. You know, they can take things away from you. They can separate you from your husband. But nobody can separate you from the Holy Ghost. Praise the Lord. Is that not a great victory? Nobody, no devil can separate you from the Holy Ghost. They can, you see, the things can be going so tough wherever you are. But remind yourself the power of the Holy Ghost. That you are not just alone. He's there, he's there, he's your helper, he's your comforter. He dwells in you. Your body is his temple. Today our wife is not our comforter. Heute ist unsere Frau und unser Vater. He's not our helper, he's the Holy Ghost. Und unser Helfer ist der Heilige Geist. And that's why when the verlassen uns auf How we don't depend on man. Und auf Menschen. It's a curse to depend on man. Es ist ein Fluss, sich auf Menschen zu verlassen. It's a curse to depend on husband. Es ist ein Fluss, sich auf den Ehemann zu verlassen. It's a curse to depend on wife. Fluch, sich auf die Frau It's zu verlassen. It's a curse to depend on children. Es ist ein Fluss, sich auf Kinder zu verlassen. You see, Africans, they depend on their children. In Afrika, die Menschen, die verlassen sich auf ihre Kinder. And it's a curse. Das ist ein Fluch. It's a cause. Das ist ein Fluch. And that's why you see the children never make it. They never meet up. Schaffen es die Kinder nicht. Because that job is too big for Weil these children. Weil diese Aufgabe ist einfach zu groß. You see, it takes the spirit to solve den the Geist, spirit. Um den Geist zu lösen. It takes the spirit to solve the spirit. Geist, um den Geist zu lösen. It takes spirit to fight spirit. Es braucht den Geist, um den Geist zu bekämpfen. Flesh and blood cannot fight the spirit. Fleisch und Blut können den Geist bekämpfen. Praise the Lord. Halleluja. He knows what you need. Er weiß, was du brauchst. He said, I will send you the comforter. Er wird den Beistand schicken. Remember the comforter all the time. Erinnere dich ständig an den Beistand. Don't forget about him. Vergiss ihn nicht. Don't forget about him. Vergiss ihn nicht. Invite him always. Lade ihn ständig an. You see, invite him always. Lade ihn ständig an. You see, he's there for you to have a relationship with. Um mit dir Beziehung zu haben. Speak to him always. Spreche ständig mit ihm. Sometimes when I'm speaking, people will even think that there's something wrong. No, there's nothing wrong. I'm just speaking to the Holy Spirit. Manchmal, wenn ich spreche, denken die Leute, ich habe selbst gesprochen. Sie können denken, was sie wollen. Ich spreche mit dem Heiligen Geist. You see, have time with him. Speak with him always. Anytime anything comes, allow it to be the Holy Spirit first. Not your husband first, not your wife first. Not your mother first. You see, not friends first. You know, we are very fast with our phone. We start writing. The slightest thing, we are already writing. No, write to the Holy Spirit. Send message to the Holy Spirit. He's there. Jesus did not give him to you for fun. Just for something that is just for things that. How will I put it out of my mouth? How will I throw it out here? You see, he's not there just for fun. Er ist nicht da zur Dekoration. He's there to do his own job. Er ist da, um sein Werk zu führen. He's there to guide you. Um mich zu führen. He's there to comfort you. Um mich zu trösten. He's there to be your helper. Um Helfer zu sein. Because once he is your helper, wenn er dein Helfer no Satan can stop you. Hat kein Dämon dich If he is there to comfort you, wenn er da ist, um dich zu trösten, no Satan can make you sad. Kann dich traurig machen. Verse 8. And when he is come, that's Jesus. He said, Jesus is saying, when the Holy Ghost is come. He said, when the Holy Ghost comes. And he has come today. We have him in our life. He said, he will reprove the world of sin. And of righteousness and of judgment. He will reprove to you what is of sin. Uns überführen und zeigen, was Sünde ist. He will tell you what is of sin. Ich will dir sagen, was Sünde ist. That your sin is not the act. Die Sünde ist nicht die Tat. It's not the stealing, it's not the lying. Es ist nicht das Stehlen, das Klauen, das It's Sünde. Not believing sondern on Christ. Nicht an Christus zu glauben. Because if you depend on Christ, wenn du dich auf Christus verlässt, you will not steal, du wirst you will nicht stehlen und lügen. You see, the real sin die wahre Sünde ist nicht It's not just the natural sin that people call sins today. You know, when you call the natural sin sin, Satan loves it. He will, because that is his job. He will want to take your focus away from the real sin. Er will, dass dein Fokus entfernt wird von der wahren Sünde. And in verse 9 he said, of sin, because they believe not on me. Von Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben. You see, of sin, the real sin is that they did not believe on me. Warum Sünde ist, dass sie Jesus nicht geglaubt haben? Because if they believe on me, wenn sie an ihn glauben. I am their helper. Ich bin ihr Helfer. I am their comforter. Ich bin ihr Tröster. I am there for them to help them to do the job. Um diese Aufgabe zu erfüllen. You see, you can do the job, or the Holy Ghost can do the job. Du kannst die Aufgabe tun, oder der Heilige Geist tut die Aufgabe. Two of you cannot do it together. Beide können, ihr könnt sie nicht zusammen machen. You or Christ. Oder Christus. You only need need your cooperation. Er braucht nur deine Kooperation. Which is believe on me. Und das heißt, an ihn zu glauben. Which is trust me. Und zu vertrauen. Which is cooperate with me. Das heißt, mit ihm zu kooperieren. Which is allow me to flow through you. Zulassen, dass er durch dich fließt. He is only him. Nur er. And he will reprove the world of the real prosperity. Who understand that? The real prosperity. Und er wird der Welt die wahre, den wahren Reichtum zeigen. You see, when I talk about the real, wenn ich über das Wahre spreche, the real means what is of God. Das Wahre meine ich das, was von Gott ist. You see, when I say the real wahre, is what is of God. Das, was von Gott ist. What God allows. Das, was Gott zu what will. He wants. Was er will. What he accepts. Who understand? Passiert. Praise the Lord. Hallelujah. The real prosperity. Without the Holy Spirit, you cannot understand the real prosperity. Let us quickly go to Genesis 39. 1. Mose 39. Genesis 39. Praise the Lord. Hallelujah. Let us quickly look at the life of somebody here. John, das Leben eines Menschen hier. Whom the Bible said he prospered. From verse 1. And Joseph was brought down to Egypt. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of guard, an Egyptian bought him of the hands of Ishmaelite, which had brought him down thither. You see, this is somebody, a slave, that was bought. Ein Sklave, der gekauft worden ist. Somebody that have enough money to buy him. Jemand, der genug Geld hat, um ihn zu kaufen. Somebody that is from the palace. Jemand, der aus einem Palast kommt. Somebody that we even have, maybe even have everything. Der fast alles hat. Well, we know that he have more than Joseph. Er hat auf jeden Fall mehr als Joseph. Verse 2. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. He did not call Potiphar the prosperous man. The Bible called Joseph a prosperous man. Joseph war der Mann, dem alles gelang, und nicht dieser Potiphar. Today, who is the prosperous man? Wer ist heute der Mann, der Mensch, dem alles gelang? Those with Jesus. Die mit Jesus. Those that depend on Jesus. Die sich auf Jesus verlassen. Those that trust Jesus. Jesus vertrauen. Because the wealth of sinners belong to you. Der Reichtum der Sünder gehört uns. You see, the wealth of sinners. Der Reichtum der Sünder. He belong to you. Gehört dir. Before we continue, let us go to Ecclesiastes. Prediger. We come back here, Ecclesiastes. Praise the Lord. Hallelujah. Ecclesiastes 2. Prediger 2. 2, verse, chapter 2, verse 26. I will just give you only here. Prediger 2, there are so many. 20. Many, there are so many. Now let me just come here alone, because we have other things to quickly cover. For God giveth to a man that is good in his sight, wisdom. Who is good in the sight of God? That is somebody that has Jesus. Vor ihm wohlgefällig ist jemand, der Jesus hat. This is somebody that depends on Jesus. Jemand, der sich auf Jesus verlässt. There is somebody that we choose Jesus. Der sich für Jesus entscheidet. That will not choose flesh. Der sich für das Fleisch entscheidet. Somebody that will not be proud of the old man. Und der nicht stolz ist auf den alten Mann. That somebody that is focused will be, I want to please God and not my and nothingness. Gott zu gefallen und nichts anderem. You see, and there's somebody that will say is Christ. Sagst es Christus. In all way around me. In jedem Bereich. Because when I look around me, und wenn ich mich umschaue, sehe ich meinen Herrn Jesus Christus. Because it's all about him. Es geht mir nur um ihn. For God giveth to a man that is good in his sight wisdom and knowledge and joy. But to the sinners, sinners. He called them sinners. Lernt die Sünde. Why did he call them sinners? Lernt die Sünde. Because they reject Jesus. Weil sie Jesus verweigern. They did not accept the payment. Sie haben die Bezahlung nicht empfangen. You know, we still do what they do sometimes. Wir tun noch das, was sie tun. We still lie. Wir lügen. We still do those things because our renewed mind will lie. Denn unerneute Gedanken werden lügen. The old program, you see. The old program, if you allow it to work, it will work in your life. So funktionieren wird es dann funktionieren. You see the old man. You know, sometimes we just wake him up. Manchmal wecken wir ihn auf. You know when somebody offends us. You see, the old man sometimes just. Mensch. Da. But we are blameless. Aber wir sind schuldlos. Why? Because somebody paid the price. Weil Jesus den Preis bezahlt. But here he called them sinners. Aber er nennt diese Menschen because Sünder. They reject the payment. Weil sie die Bezahlung verweigern. And they are going to pay by themselves. Sie werden selbst zahlen. And that's why they are still called sinners. Sie sind immer noch Sünder. For God's children, you are not Gottes sinners. Kinder, wir sind keine Sünder. You are blameless. Wir sind schuldlos. Understand that. Praise the Lord. Amen. He gave travail to gather and to heap up. You see, he gave them pain to gather. Er gibt ihnen Schmerzen, Plage, um zu sammeln. You know, they work in pain today. Sie arbeiten in Schmerzen. And that's why once you are at your job working, auf der Arbeit bist du you see, don't allow that problem to be in your heart. Lass dich zu, dass das Problem da ist. Don't think what they think. Denk nicht an das, was sie don't go to where they go to in your heart. In deinem Herzen dort because once you are working with your hand, wenn du mit deinen Händen arbeitest, your heart can be in the wrong place. Kann dein Herz woanders sein. You see, allow your heart to be in the word of God. You are different from them. Be different in your heart. Do you understand? Be different in your heart. You see, you are so different, not just outside, but also inside. Not just in the spirit. Allow it to be in your mind also. And joy, but to the sinners he gave it. Travail. To gather. You know, they have been gathering a lot. Sie haben viel gesammelt. They have been gathering that money. Sie haben das Geld gesammelt. They have been gathering the houses. Sie haben die Häuser they have been gathering the shoes. Sie haben die Schuhe gesammelt. The bags, everything. Could see cash in. Die Taschen. You see, they have been gathering all the cars, the new cars, you see. Die Autos. They gather the money, they are heaping it up. Sie häufen es an. Sie schauen es zusammen. They are gathering it, they have been gathering it. Sie sammeln es. Allow the Lord to release them out now. Lass uns der Herr das jetzt fragen. Allow them to come out now. Lass uns das jetzt he said kommen. That he may give to him that is good before God. Es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. They gather for you. Sie sammeln für dich. So that to praise God. Damit du Gott damit preist. You see, God, they gather for you. Sie sammeln für dich. So that you rejoice in the Lord. Du dich im Herrn freuen kannst. You know, prosperity brings joy to the Lord. Bringt Gott Freude. You see, when you bless people say thank you, God. Dann bedanken sich Leute bei Gott. You see, when you bless people, Leute segnen. People praise God because Leute of you. Preisen Gott wegen dir, weil du gesegnet hast. Prosperity blesses God. Reichtum segnet Gott. He gave them travail. Ich habe ihn Plage. You know when a mother is giving birth. Wenn eine Frau ein Kind some gebärt. Some have not experienced it, but very soon I know some will experience it. You know when mothers are giving birth. Wenn eine Mutter it's war. Gebärt, ist Krieg. There is a great war. There is one feet here, one feet there. One feet in the spirit world and one feet in the physical. Ein Fuß im physischen. There is pain upon pain. Schmerzen über Schmerzen. You see, I'm talking about the natural birth. Ich spreche über die natürliche Geburt. Not all this, you know, what happened. There are things that they do now. But the natural. Ich spreche über die natürliche Geburt. Because the end of a camel want to pass through the eye of a needle. Weil ein Kamelkopf will durch ein Nadel gehen. Because there is bloodshed. There will be bloodshed. Blut wird vergossen. You see, blood will come out. Blut wird vergossen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he gave them that pain to gather. Er gab ihnen diese Plage, um zusammenzuschauen. So many times they want you to have that pain with them also. Und oft wollen sie sogar, dass du mit ihnen diese Plage hast. And that's why once they are working, in stress, they want you also to walk in stress. Wenn sie arbeiten im Stress, dann wollen sie, dass du auch im Stress bist. But you have to reject it. Aber du musst es verweigern. You see, you reject it. Du verweigerst es. Allow your mind, you see. Lass deine Gedanken. If they want to bring you to that stress that they are in. Runterziehen wollen zu diesem Stress, in dem sie sich befinden. Because they choose to be there. Denn sie entscheiden sich dazu. So you refuse to go with them. Weigere dich mit ihnen mitzugehen. You see, connect your mind to Christ. Verbinde deine Gedanken. Yeah, connect your mind. Verbinde deine Gedanken. Think the word of God. Denke Gottes Wort. Think the victory. Denke den Sieg. Think Jesus. Denke Jesus. Think the word. Think the word. Think the truth. Denke die Wahrheit. Don't think what they think. Denke nicht an das. How am I going to do this? Wie werde ich das? Is the without is the future. Wie ist die Zukunft? You're not afraid of the future. Because they don't know what is going to happen. Nicht wissen, was in der Zukunft passieren wird. But you have the future already. Hast die Zukunft schon. You have Jesus. Jesus. Jesus is your future. Jesus ist deine Zukunft. And nobody can take him from you. Niemand kann dir Jesus wegnehmen. You see, Satan could not stop Jesus from dying for you. Jesus, der Teufel konnte Jesus nicht davon aufhalten, für dich zu sterben. And that's why he cannot stop you from having that victory. Aufhalten, diesen Sieg zu bekommen. That Jesus come out. That the whole world will see him in your life. Dass die ganze Welt Jesus in dir erkennt. Don't be afraid of future like that. Angst vor der Zukunft für die Menschen da draußen. So once you are walking, please. Wenn du arbeitest. My brothers and sisters. Meine Geschwister. Let it be the mind of God in you. Lass dir das in Gedanken bei Gott sein. Think of him. Denk an ihn. Rejoice in him. Freu dich an ihm. If you don't have, you see, if you have, just speak in tongues even when you are walking. Speak in tongues in your mind. You know, when I'm sleeping, I speak in tongues. But I'm sleeping. I speak in tongues even when I'm sleeping. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So let us go back to Genesis 39. 1. Mose 39. Verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. 1. Mose 39, 2. You know, there when they want to buy slave, wenn man damals Sklaven verkauft, wird man ist der Sklave komplett nackt. So that they will see what they want to buy. Damit man sieht, was man kauft, ob der Mann irgendwie drei Beine hat oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Everything, they don't naked him. But the Bible says he was a prosperous man, though he was naked. Aber der Herr sagt, dass er ein Mann, dem alles gelang, weil obwohl er nackt war, obwohl er nichts hatte. The real prosperity. Der wahre Reichtum. And he was in his in the house of his master, the Egyptian. You know, you can't be working for somebody today. Du kannst für jemanden arbeiten heute. But you prosper. Aber du hast Erfolg. Somebody that is not saved. Jemand, you can't be working for them today. Der ungläubig ist. Du arbeitest für jemanden, der ungläubig ist. It's like just like Joseph. Joseph hier. You see, and that is so master. Unter seinem eigenen Master. And that's how we work in places today. Und so arbeiten wir an Orten. Where the people are, you know, the bosses, they are not even saved. That we walk. Wo die Chefs nicht wiedergeboren sind, da wir arbeiten. And in verse 3, and his master saw that the Lord was with him. you know, Joseph knows that the Lord was with him. Joseph weiß, dass der Herr bei ihm ist. He knows, he knows. You know, he dreamt some dreams some time ago. Geträumt vor vielen Jahren. That the brothers and sisters, the father, you see, the brothers, they bow down and worship him. Vor ihm niederknien werden, ihn anbeten werden. You see, the brothers, you see, people worship him. The brothers and the father, you see, they worship him. And the mother, you know, in that dream, the father said, when he told the father, do you mean that we all of us are going to bow down before you? What type of dream is this? Und als er das dem Vater erzählt hat, hat der Vater gesagt, willst du damit sagen, dass wir alle vor dir niederknien werden? Praise the Lord. Hallelujah. And his master saw that the Lord was with him. Joseph knew that the Lord was with him. Jesus Josef wusste, dass der Herr bei ihm ist. You have to know that the Lord is with you. Du musst wissen, dass der Herr bei dir ist. Ignorance is very expensive. Ignoranz ist sehr teuer. What you don't know will das, not work for you in the kingdom of God. Dich nicht funktionieren. You know things. Du musst Dinge wissen. God flows through what you know. Gott fließt durch das, was du eben weißt. So, can you help us to read verse 3? Vers 3. Und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkt. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. That's you today. Was bist du heute? You see, wherever you walk, wo auch immer du arbeitest, wherever you are walking, wo du gerade arbeitest, you see, they can see that whatever you are doing prospers. He said, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. See yourself like that. See yourself. That wherever you are, you make the difference. Immer du bist, machst du einen Unterschied. Whatever has been bad, you come there to repair it. Immer das schlecht war, du kommst da, um es zu reparieren. And Joseph found grace in his sight, in the sight of his master. In the sight of his master. In den Augen seines Meisters. You see, he found grace in his sight. You are not different today. Du bist nicht anders. Favor is all over you. Die Gunst ist überall um dich herum. Believe it. Favor is all over you. Die Gunst ist überall. Wherever you are, favor is all over you. Ist die Gunst um dich. Believe it, please. That you are never without the favor of God. Du bist niemals ohne die Gunst des Herrn wird. And walk like somebody with the favor of God. Und wandle wie jemand, der von der Gunst des Herrn umgeben ist. Have you ever called yourself a rich man? Hast du dich schon mal einen reichen Menschen genannt? Some people cannot even say it. Leute können das heute nicht sagen. Because they don't believe it. Weil sie nicht glauben. Because that's who you are. Have you ever looked at yourself on the mirror and said, "Ich bin reich." I am rich. Ich bin reich. Have you ever done it? Hast du das mal gemacht? Some have not done it at all. Viele haben das noch nicht gemacht. That is not God. Aber das ist nicht Gott. He wants you to do it. Er will, dass du das tust. Do it every day. Because for whatever you believe you are, that's what you are going to be. Denn das, was du glaubst, was du bist, das wirst du auch sein. Stop seeing yourself poor. Hör auf, dich anzusehen. Stop seeing yourself like a beggar. Hör auf, dich wie ein Bettler zu sehen. You see, what you desire is what you are to speak. Das, was du dir wünschst, ist, was du aussprichst. Don't speak, stop speaking poverty. Hör auf, die Armut stop thinking poverty. Armut zu denken. Stop seeing yourself a poor man. Hör auf, dich als ein armer Mensch zu sehen. You see how you see yourself, you will be like that. So wie du dich siehst, du wirst auch so understand me. Have you seen yourself and just look at yourself and say, a rich man, the richest man on the earth. Schau dich im Spiegel an und hast du es schon mal gesagt, der reichste Mensch auf Erden. Tell yourself, I'm a billionaire. Ich bin ein Billionär. I am the richest. Ich bin der reichste. I'm a trillionaire. Ich bin ein. I'm a fourbonian. You see, fivebonian. What do you say? Praise the Lord. Hallelujah. You see, uncountable. Uncountable. That's who you are. That's who you are. You know Joseph was naked here. Joseph hatte nichts. Without nothing. Hatte nichts. The real victory is in you. Aber der wahre Sieg ist in dir. A pregnant woman. Wie eine schwangere Frau. You see, you might not be seeing the pregnancy. Sieht er die Schwangerschaft? The first month, the second month, the third month. Monat, but it must surely come out. Aber diese Schwangerschaft wird sich zeigen. It must surely come out. Das that you don't see, that does not mean it's not there. Nur the baby's not there. Heißt nicht, dass es nicht da ist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Noah. He said, put something here. Let us go to Hebrew 11. We are coming back here. Hebrew 11. Hebrew 11, verse 5. He said, by faith, Enoch was translated that he should not see death. Somebody was translated that he will not see death. Durch Glauben wurde Enoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Enoch was translated that he will not see death. Er wurde entrückt. Er ist nicht gestorben, er ist einfach so in den Himmel gegangen. I was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony. He had this testimony. Er hatte dieses Zeug. That I'm a rich man. Dass er ein reicher Mensch ist. Who understand it? That I'm a prosperous man. Dass er ein reicher Mensch ist. This is what you call yourself that God accepts. Das akzeptiert. Who understand? You see, he believed, he gave this testimony. Er hatte dieses that Zeugnis, he pleased God. Dass er Gott wohlgefällt. You see, he did not just keep it to himself, he tell it to people. Er hat es auch nicht nur für sich behalten, er hat es den Leuten gesagt. You see, the demand is not just keeping it to yourself. Ist nicht für dich. You tell people. Es geht nicht darum, I'm a rich man. Für sich selbst zu sagen, sondern du kannst auch I'm a rich man. You walk like a rich man. Du gehst wie ein reicher Mann. You know, you sleep like a rich man. Du schläfst wie ein reicher Mann. And you wake up like a rich man. Du stehst auf wie ein reicher you Mann. You see, that mentality of a poor man, you better hate it, reject it. Eines armen Menschen sollst du verweigern und hassen. You have to live the life. Du sollst das Leben führen, that Jesus gave you. Was Jesus dir geschenkt he hat. He came to deliver us from the present evil. Er ist gekommen, um uns von dieser gegenwärtigen the evil Zeit zu erlösen. Of poverty. Diese bösartige Zeit der Armut. You see, the evil world of sicknesses and diseases. Die bösartige Zeit der Krankheit. The evil world of bitterness and hatred. Die bösartige Zeit von Hass und Bitterkeit. The evil world of stress. Die böse Zeit der, von Stress. You see, that that's why you don't walk in stress. Deswegen arbeitest du nicht im Stress. Walk in the Lord. Wandle im Herrn. Walk rejoicing arbeite in the Lord. Arbeite im Herrn und freu dich am Herrn. I see that job, that job is not your, it's not your source. Dass diese Arbeit nicht deine Quelle. That Jesus is your source. Jesus ist deine Quelle. Praise the Lord. Halleluja. We see, you see, he have the testimony. Er hatte dieses Zeugnis. That he please God. Dass er Gott gefällt. And you have to have the testimony. Du musst auch dieses Zeugnis haben. That you are rich. Dass du reich bist. That you are a rich man. Du bist ein reicher Mensch. You are a rich woman. Du bist eine reiche Frau. You see, I have a sister. Meine now this is my sister. Her prayer when we were young was I want to be a millionaire. Und ihr Gebet, als sie noch ein Kind war, hat sie immer gebetet, dass sie eine Millionärin wird. All of us we always laughing at her. Wir haben sie immer ausgelacht. Anytime she wants to pray. Immer wenn sie betet. I want Father make me a millionaire. Vater, ich will ein Millionär sein. I want to be a millionaire. Ich will ein Millionär sein. And today she is. Und heute ist sie das. And then we were everyone laughing. Damals haben wir sie ausgelacht. But today. Aber heute. She have it. Hat sie das? You see what the truth that she even know is not even up to us today. Die Wahrheit, die sie wusste, war noch nicht mal so groß wie die Wahrheit. Jesus became poor. Jesus wurde arm. So that you are rich. Damit du heute reich bist. The reason why I'm rich. Der Grund, weshalb ich because reich bin. I have the money. Weil ich das Geld habe. Because in Jesus is my money. Weil in Jesus ist mein Geld. Who understand, please? I have. I don't pursue money. Money pursue me. Ich laufe dem Geld nicht hinterher, sondern das Geld ist mir hinterher. You see, the world today pursue money. Die Welt ist hinter Geld. They pursue wealth. Sie sind hinter Reichtum. But Deuteronomy 28. Aber 5. Mose 8. He said, this blessing will pursue you and overtake you. Der Segen wird dir nachgehen und dich überholen. You see, that chapter is a chapter of prosperity. Dieses Kapitel ist ein Kapitel des Reichtums. He said, shout out prosperity. He said, you are a lender, not a borrower. Gibst Menschen, du leistest nicht Dinge aus. He said, you will borrow to Deutschland. Du wirst deutsche Nationen. You see, you will lend to Deutschland. That's what I mean. Nationen Geld geben. You see, you will lend to them. Du wirst ihnen Dinge ausleihen. You will lend to nation. That's what. Du wirst Nationen ausleihen. Don't go there yourself, Deuteronomy. You can start from 28. You say, you are the lender and not the borrower. Du wirst diesen Menschen das geben und nicht but how are they going to come to aber pass? Wie wird das in deinem Leben da sein? Allow your focus to be in the kingdom of lass Christ. Fokus auf dem Königreich seek ye first the kingdom. Suche erst nach dem Königreich Gottes. And all others. Und alles andere. You see, seek ye first the kingdom and his righteousness. Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit. And all others. Und alles andere. You see, everything will be added onto it. Wird hinzugeben. We don't seek property. Wir suchen nicht nach Reichtum. Property follow us. Der Reichtum sucht nach uns. You see, and we don't see signs and wonders. Wir suchen nicht nach Zeichen und Wundern. You see, we don't follow signs. Wir folgen nicht Zeichen. Signs and wonders follow us. Zeichen und Wunder folgen uns. He said, this sign shall follow believers. Dieses Zeichen werden den Gläubigen nachgehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Know who you are. Wisse, wer du Depend bist. On the Christ in you. Verlass dich auf Christus. See yourself this way. Sehe dich so. Don't see yourself as Satan wants Seh you to see wie yourself. Der das will. Satan wants you to see yourself as a poor man. Der Teufel will, dass du dich als armer Mensch as a beggar. Als ein Bettler. You see Joseph here, naughty, a slave, but a prosperous man. Joseph hatte nichts, aber er war ein reicher Mensch. Because the victory is inside already. Er sieht in ihm schon the Jesus is already inside. This is our victory. All he needs from you, just cooperate with him and let him flow out. Alles, was er von dir braucht, ist einfach, dass du mit ihm kooperierst. Just believe that he is the real thing. Dass er das Wahre ist. Just allow your focus to be on him. Zulassen, dass dein Fokus auf ihn liegt. And Joseph, from verse 4, found grace in his sight, and in his sight, and he served him. He served him. 1. Mose 39, 4. Joseph served him. Und Joseph diente ihm. He did not pretend to serve. You see, you know when you are working for anybody. Wenn du für jemanden arbeitest. See that you are working for Jesus. Erkenne, dass du für Jesus arbeitest. Understand. Look at it. Look, just look at it this way. That you are working Erkenne, for dass Jesus. Du für Jesus arbeitest. Because once you are working for Jesus, Jesus can accept you. Da kann Jesus dich nicht feuern. If you believe you are working for a man, du für Menschen arbeitest, man can suck you. Menschen können dich feuern. You understand? Praise the Lord. Halleluja. And he made him overseer over his house. From just little boy. From a slave to overseer of his house. Is that not wonderful? How the Lord promoted us from slave, and all that he had, he pulled into his hand. You are greater than Joseph today. You are greater than Joseph. You see, don't see yourself poor. You are not a poor man. Speak what you desire. You see, you know Lazarus. He desired to be poor. Desire what God desires for you. He never called you somebody that is not prosperous. Er nennt dich niemals arm. Desire what he desires. Wünsche dir das, was er sieht. See yourself a rich man. Sehe dich als reichen Menschen. I speak it out. Ich spreche das aus. If you don't have anybody to say it to, just call me. Hast, was sagen kann, and it's funny. And just remind me. I want to be remembered of it. Ich will daran erinnern, dass du reich bist. Just phone me. And say this is a rich man. Come. Phone you. You see, a rich woman phone you. Eine reiche Frau, die dich hier anruft. I will rejoice with you. Ich freue mich mit because dir. You know who you are. Du weißt, wer du bist. You know that Jesus, he became poor so that you are rich. Du weißt, dass Jesus arm geworden ist, damit du reich bist. He said, "Thy will be done on earth." Dein Wille geschehe auf as Erden. It is in heaven. Wie im Himmel. And we know that heaven is not wir a poor place. Wir wissen, dass der Himmel keine arme Ort ist. Amen. Amen. And it came to pass, verse 5, from time that he had made him overseer in his house, and over all he had, and that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Is that not interesting? He blessed the Egyptian house for Joseph's sake. Hat das Haus gesegnet wegen Josef. Wherever you are walking. Wo immer du arbeitest. You see, if they handle you well. Wenn man gut mit dir umgeht. If they believe, if they just value wenn man who dich you are. Schätzt. They are blessed for your sake. Sie gesegnet wegen dir. But if they fight you. Wollen sie dich bekämpfen. It's war for them. Es ist Krieg für sie. Because vengeance belongs to God. Denn die Rache gehört Gott. You don't fight for yourself. Du kämpfst nicht für dich. You see, just humble yourself. Demütige du dich. You see, don't fight with them. Kämpfe nicht mit ihnen. Allow it to be Christ alone. Weißt du, dass Christus Platz hat? Whoever fights you, fight Christ. Denn wer auch immer dich bekämpft, bekämpft Christus. Praise the Lord. Halleluja. And he said, for Joseph's sake, he blessed this man. Und wegen Joseph hat er diesen Haushalt, diesen Mann, diesen Meister gesegnet. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. My God. Ah. all that he had in Joseph's hand, and he knew not all he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. And it came to pass after these things that his master's wife cast his eyes upon Joseph, and she said, "Lie with me." Praise the Lord. Amen. You see, here's something. Satan is coming. The Teufel kommt. He wants to take what somebody has already away from him. Schon hat. He wants to take it ich away. But and that's why I said we have to rejoice in everything. Because you know the world might even see it bad. Die Welt sieht es als schlimm. And that's why don't be afraid when Satan is coming. Ich habe keine Angst, wenn der Teufel kommt. Because all things work together for good. You understand? All things work together for good. Alle laufen zum Guten. For those who love God. You know, here, if you read it yourself, you see, so later Joseph was thrown into prison. Joseph wurde sogar ins Gefängnis geschmissen. From prison to governor. Vom Gefängnis zum Minister. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Luke 12. Lukas 12. The real prosperity, Luke 12. Der wahre Reichtum, Lukas 12. Abato, you help us to read from 13 to 15. 13 bis 15, Lukas 12. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Praise the Lord. Hallelujah. And one of the companions said unto him: Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. And he said unto him: Man, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them: Take heed, and beware of covetousness. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. You see, it's not about property. Es geht nicht um die Güter, die du hast. It's about Jesus. Es geht um Jesus. It's the Christ you have. Christus, den du hast. That is your hope of glory. Er ist die Hoffnung deiner Herrlichkeit. The Christ is the everything you have. Er ist alles, was du hast. You see, that property, Satan can touch them. Diese Güter, das kann der Teufel zunichte machen. You see, it's a matter of time they are going to pass away. Eine Frage der Zeit, bis das vergeht. But the Jesus in you is forever. Er ist für immer. The word of God. That's why once you take, when they take everything from you, dir alles wegnehmen, they can never take Jesus from Jesus you. Jesus nicht wegnehmen. You see, all those things, those properties, they are coming back. Das kommt zurück. Because in Jesus is all the properties. Denn in Jesus sind all diese Güter auch drin. And he spake a parable unto them. Praise the Lord. Hallelujah. Concerning a rich man, they are not going to eat. It is not how much you possess. Es geht nicht um wie viel du besitzt. People, you know this very place, when people, when religion read it, religious people, wenn religiöse Leute das lesen, they love you everywhere. Lieben sie ständig. That is not about property. Es geht nicht um die Güter. And that's why they just say you don't need to have them. Brauchst du auch gar keine Güter haben. You need them. Du brauchst sie. You just need them. Du brauchst diese Güter hier. But you don't pursue them. Aber du bist nicht hinter dir her. Sie sind hinter dir her. You don't love them. They love you. Du liebst sie nicht, sondern sie lieben dich. Who understand? You see, you don't. You don't love money. Money is to love you. Du liebst nicht das Geld, das Geld sollte dich. You don't run after money. Money is to run after you. Geld her, das Geld sollte hinter dir her. You see, people with religious mind. Leute mit religiösen Gedanken. You see, mindset. You see, they love here everywhere. Sie lieben diese Stelle. They are blind. Sie sind blind. So selfish. So selbstsüchtig. Because they think the kingdom of God is all about them. Sie denken, dass das Königreich Gottes nur über sie selbst ist. They have tagged themselves alone. Ihnen geht es nur um sie selbst. Once I have it, they're not us. Solange ich genug zu essen habe, ist es in Ordnung. You see, if you have enough. Aber wenn du genug hast. If you have enough, why don't you help the children of God? Wieso hilfst du nicht den Kindern? You have to have more than enough. Du musst mehr als genug. The kingdom of Christ is more than enough. Overflow, surplus. Mehr als genug. Abundance. He said he came to give us abundance like that. So surplus. Um uns ein Leben Überfluss zu schenken. Not just enough. Nicht nur genug für you dich. You know, your salary can make enough. Dein Gehalt ist genug für dich. Yeah, this world's salary. In dieser Welt. You see, Gehalt, it's just es reicht. The hand. You will not go out and be a beggar. Es reicht, so um nicht auf der Straße zu sitzen. Better be overflow. Aber um Überfluss zu leben. You see, the life Jesus wants us to live. Ein Leben, was Jesus für uns will. It's a life of overflow. Ein Leben von Überfluss. And that's why when he was here, he demonstrated it. Deswegen, als er hier war, hat er das gezeigt. Feeding the thousand. There was 12 baskets remaining. Gab gemacht und noch 12 Körbe waren übrig. Teaching us that it's overflow. Zu zeigen, dass es einfach das Überfluss ist. You see, that's why the wealth is so big. Dieser Reichtum ist so groß. It is not selfish. Es ist nicht selbst. To believe in prosperity. An Reichtum zu glauben. You see, people believe in healing today. Leute glauben an Heilung. They believe in salvation. That's why you are saved. If you believe in salvation, you are saved. Erlösung glaubst du zur Erlösung. You see, people don't want to believe in prosperity. Aber Leute wollen nicht an Reichtum glauben. They don't believe that you will never prosper without believing it. In Reichtum leben. It is not selfish to believe in prosperity. Es ist selbstsüchtig an Reichtum. Because prosperity is not about you. Denn Reichtum. Who understand that? Da geht es nicht. It's not about you. Geht es um dich. Last week, Ugo's ticket. Somebody bought it here. You see, Ugo's ticket. Jemand bezahlt. You see, if Nini will not, if Nini doesn't have it, wenn Nini das nicht hätte, then he cannot buy it. Kann sie ihm das auch nicht? He cannot be there for God's children. Sie kann nicht da sein für Kinder. You see, just God's children. They need you. They need you. Those that are just the beginners need you. Die Anfänger brauchen dich. Because not the day you became pregnant. That's it's not that day you give birth to that boy, that baby. An dem Tag, wo du schwanger wirst. Gebärst du das Kind? You see, a farmer, the day he planted that, it's not the day he planted the seed, that the day he harvested the seed. Oder ein Bauer, an dem Tag, wo er it takes time. Pflanzt, einpflanzt, wird er auch nicht direkt ernten. Es braucht Zeit. You do in between. In dieser Zwischenzeit. You see, God's children need you. Gottes Kinder brauchen dich. They'll be there for them. Who understands? Für sie. You see, they need you. God wants you to be a bigger blessing for them. Gott will, dass du ein größerer Segen bist für sie. He wants you to be a bigger blessing for them. Er will, dass du ein größerer Segen bist. And that's why you know Genesis 12. Verse 2. He said, I will bless you. Ich werde dich segnen. I will not only bless you. Ich werde nicht nur dich segnen. I will make you a blessing. Ich werde dich zu einem Segen machen. That's overflow. Das ist Überfluss. Because if you don't have enough, you cannot even give. Wenn du nicht genug hast, wirst du nicht geben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The real prosperity. Der wahre Reichtum. And also there is what is called the real death. Und der wahre Tod. The real death. Der wahre Tod. That the Bible, that God called death. That the Bible called the real death. Das, was Gott Tod nennt. Let me just quickly just read it. He said, the real death. The Lord said, the real death. There are three paths of death. Drei Arten von Tod. The departure of the Holy Spirit from the spirit of man. That's number one. Wenn der Heilige Geist den Geist des Menschen verlässt. The departure of man from the presence of God. Wenn der Mensch die Gegenwart Gottes verlässt. Then the departure of man's spirit from the physical body. Wenn der Geist des Menschen den Körper verlässt. You see, this number three is the natural death. Die dritte Art ist die natürliche Art, der natürliche Tod. That is what they only call death. Und nur das nennt diese Welt heutzutage Tod. But what God called death. Aber das, was Gott Tod nennt. The first level of death is the one God really is concerned about. Die erste Ebene von Tod, das ist diese Ebene, wo die Gott wichtig ist. You see, the departure of the Holy Spirit from the wenn spirit of man. Der Heilige Geist den Geist des Menschen verlässt. Like the death of Adam. Wie der Tod von Adam und Eva. You see, they were still alive at the end. Sie waren noch am Leben, aber sie waren tot. Your brothers and sisters that are not safe deine today. Geschwister, die nicht erlöst sind. God is so much concerned about Gott them. Macht sich Sorgen um sie. Because they are dead. Denn sie sind tot. You see, without Jesus, you are dead. Ohne Jesus bist du tot. That's your brother that sent down to you is a dead neben dir sitzt, ist ein toter Bruder. That's your mother that sent you message to places. She's a dead mit mother. Mit dem gerade spricht, sie ist eine tote Mutter. You see, that's your father. You see, that evil bring money to feed the family. He's a dead father. Geld verdient, um euch zu versorgen. Er ist ein toter Vater. You see, your boss that you work with is a dead boss. Ist ein toter Chef. Though he's wearing a suit. Obwohl er einen Anzug vielleicht hat. Though he's driving a car. Obwohl er Auto fährt. Though he's having a house. Obwohl er ein Haus hat. But so he's sleeping and waking up, but he's dead. Einschläft und wieder aufsteht, er ist tot. We have to know the real day. Wir sollten den wahren Tod kennen. It's when you don't have Jesus. Wenn du Jesus Christus nicht hast. As your Lord and your Savior. Herr und Retter. Because anything can happen at any time. Alles kann passieren. The Lord can come immediately now, right now. Direkt kommen. If you don't belong to him, you cannot follow him. Kannst du ihm auch nicht nachgehen. The family you don't belong to, you cannot follow that family. Die Familie, zu der du nicht gehörst, zu dieser Familie kannst du auch nicht gehen. You cannot live with that family. If you don't belong to him here. Dieser Familie leben, wenn du nicht zu der Familie hier schon gehörst. Praise the Lord. Halleluja. Go to John 16 again. Johannes 16. John 16. John 16, verse 13. Howbeit, when he is the spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. If you surrender to him, wenn du dich ihm hingibst, dem Heiligen Geist, and have love relationship with him, eine Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist hat, he will guide you into all truth. Er wird dich in alle Wahrheit führen. You see, all. In alle Wahrheit. No, whatever truth you are in need of, he will guide you. Egal, welche Wahrheit du brauchst, er wird dich führen. You will not be confused. You know people are confused today. Heute sind die Leute verwirrt. You see, they are confused today. Sie sind ständig verwirrt. You will not be confused. Du wirst nicht verwirrt sein. And the truth that Jesus said in John 8. He said, we shall know the truth. Wir werden die Wahrheit erkennen. If we continue in him, wenn wir weitermachen in ihm, the truth that we know, die Wahrheit, die wir kennen, shall make us free. Wird uns frei machen. The Holy Spirit is to reveal the truth. Der Heilige Geist. To reveal the truth to you. Sollte uns die Wahrheit offenbaren. In another word, without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. Without him. Ohne ihn. Nobody can reveal the truth to you. Kann dir niemand die Wahrheit offenbaren. You can never know the truth. Kannst die Wahrheit nicht erkennen. We know of Peter. You see, when Jesus said, my Father hath revealed this to you. Als Jesus gesagt hat, mein Vater hat dir das offenbart. He said, flesh and blood have not revealed this to you. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. You see, but my Father mein Vater have revealed it hat dir das to offenbart. You. And the truth is our freedom. Die Wahrheit ist unsere Freiheit. You see, the truth, he said, you shall know the truth and you shall be free. That's Wahrheit, our freedom, that's the truth. Wahrheit. So today, God's children are not free. Aber heute sind Kinder Gottes nicht because the truth they believe, they know they are not the real truth. Weil die Wahrheit, an der sie sich festhalten, das ist nicht die Wahrheit. Because without the Holy Spirit, you can never know the real truth. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht die wirkliche Wahrheit erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Matthew 16. We will go there. Let us go there. Matthew 16. About to help us to read 13 to 20, please. 13 bis 20. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philipp gekommen war, fragte er seinen Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of Man am? You know, people have different opinions about Jesus. Leute haben verschiedene Meinungen über Jesus. Go to the Muslim, they will say he is a good man. Muslim sagen, er ist ein guter Mann. They have different. They are different. And Jesus asked this question very well. It's a good question. Das ist eine gute Frage. Who do men say that I, the Son of Man, am? Because they can only see the body. The Son of Man. The Son of Man is the body part of him. The outside. Die Menschen so, das ist das Äußerliche. You know, the world can see the body. Die Welt kann den Körper sehen. They can see the five senses, that he sweats, he's hungry. You see, they are finding it difficult to believe that he is God. Ihnen fällt es schwer zu glauben, dass er Gott ist. That the Son of God, this is the Son of God. Das ist der Sohn Gottes. The Son of God will be hungry like me. Der Sohn Gottes ist hungrig wie ich. You see, they know that they are different from God. Sie wissen, dass sie anders sind als Gott. Then because of the Son of Man, the man, the body part of him. Aber Körper, that is sweat like them. So schwitzt wie you see, he's hungry like them. So hungrig ist wie sie. You see, they cannot believe he is God. Können nicht glauben, dass das Gott ist. And they said, some say thou art John the Baptist. Some Elias. And others Jeremiah. Or one of the prophets. He said unto them, But whom say you that I am? What about you? Because it's not about what they think I am. It's what you believe I am. Because God is going to be who you believe he is to you. Then God will derjenige sein, der du glaubst, if you see him big, he will be big in your life. Groß siehst, wird groß sein. If you believe that the miracle is still on today, it will be there for you. Wunder wirken kann, dann wird das auch tun. If you believe there is no more miracle, he will just kein Wunder mehr we meet you wherever you are. Er auch so ein Gott für dich sein. By whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou. Because this is not natural. Gesegnet bist du, denn das ist nicht natürlich. You see, to not see Jesus as God is not natural. Jesus als Gott zu sehen ist nicht natürlich. You'll be here today on Wednesday. Heute 7 o'clock. Mittwochs um 19 Uhr hier you zu sein. You see, it's not natural at all. Ist nicht normal. It's not natural. Das ist nicht normal. After work, you see. After work, to spend time with God is not natural. Zeit mit Gott zu verbringen ist nicht normal. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. You see, revelation has to come. We need revelation. Wir brauchen die Offenbarung. And once revelation comes, it's freedom. Wenn die Offenbarung kommt, ist Freiheit. Understand that? You see, revelation comes with freedom. Die Offenbarung kommt mit Freiheit. When God is revealed to you, wenn it's Gott freedom. Offenbart wird, heißt es Freiheit. And in verse 18, look at it. 18. And I say unto thee, Freedom, freedom has come. Die Freiheit ist gekommen. You see, any time there is revelation, know that freedom has come. Die Offenbarung da ist, dann sagst du, into the physical. Die Freiheit ist into the physical. Es ist schon physische Zeit. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock will I build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. No devil can hold it. Kein Teufel kann das aufhalten. Just like this church, no devil can support it. Diese Gemeinde, kein Dämon kann das aufhalten. Just like your life, no devil can take it away from you. Kein Dämon kann dieses Leben wegnehmen. Because your life is the word of God. Denn dein Leben ist Gottes Wort. Your life is Christ himself. Dein Leben ist Christus selbst. Praise the Lord. Hallelujah. And it's your life that defeated Satan. Das ist dein Leben, was den Teufel besiegt. Your life defeated Satan. Dein Leben hat den Teufel besiegt. Your life is the word of God. Denn dein Leben ist Gottes Wort. And that's how when Satan come to you. Wenn der Teufel zu dir he will say, Jesus, I know. Paul, I know. And I know you. Paulus kenne ich und dich kenne ich auch. I know you. I know you. I know you. I know you. He said in verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. You see, when there is revelation, there is victory. Wenn Offenbarung kommt, da kommt der Sieg. You see, there is freedom. There is abundance. There is something from coming. There's something coming out in the natural, coming out into your physical life. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be loosed in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And without the truth, no freedom. Und ohne die Wahrheit gibt es keine Freiheit. You see, without the revelation, no freedom. Ohne die Offenbarung gibt es keine Freiheit. The Holy Spirit is to reveal them to der Heilige Geist muss dir das offenbaren. So that we are free from the lies of this world. Und du frei bist von den Lügen dieser Welt. So that we are free from the lies of Satan. Die Lügen des Satans. That is everywhere today. Überall deceiving people. Die uns betrügen wollen. And turning the he will turn your focus to now to that you see the light, the real lies. You no longer see them as the real lies. You see what he wants you to see as the lies. As the real lies. Du wirst anfangen, die Lügen ist das, was der Teufel dir vorzeigt. Als wahre Lüge zu erkennen, obwohl es nicht das wirklich das Problem ist. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit is our guardian. Der Heilige Geist ist unser Führer. He is our guardian. Er ist unser Führer. He knows when you are ready weiß, to handle the West. You understand? You know, until you are ready to handle the West, the West will never come. In diesem Reichtum umzugehen, wird auch da sein. He's our guide. He guides us. Denn führt uns. You see, he guides us. Führt uns. And because Christ's wealth is so heavy. Der Reichtum von Christus ist so mächtig. Natural man cannot handle it. Ein natürlicher Mensch kann damit nicht umgehen. It has to be supernatural. Es muss übernatürlich sein. It's with supernatural power that you can handle it. Übernatürlicher Kraft kannst du his wealth will come if you can handle it. Dein Reichtum wird kommen, wenn du umgehen kannst. He will not give you a stone for a fish. Er wird dir nicht einen Stein als Fisch geben. You know, you are looking for a million. That million that can even destroy your life. Du suchst nach einer Million, die dein Leben zerstören. But before you know it, it's no longer about Jesus. Das, wenn das Geld kommt, dann ist dieses Geld dein Gott und nicht you mehr see, Jesus. The Holy Spirit will not give you a serpent for a fish. Der Heilige Geist wird dir nicht eine Schlange als Fisch geben. He knows when you are qualified to have it. Wenn du qualifiziert bist, es zu haben. He knows that it's all when until it's all about Jesus in your life. Never that word will not come. Sonst wird dieser Reichtum nicht kommen. The truth is Jesus Christ himself. Die Wahrheit ist Jesus Christus selbst. He said, I am the way, the truth, and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Just like he said in John 16, 13b, the Holy Spirit shall not speak of himself. Der Heilige Geist wird nicht von sich selbst sprechen. Whatever is not revealing Jesus to you, das, was dir Jesus sich offenbart, ist eine Lüge. He will glorify Jesus. Go back there. Go back to John 16. Johannes 16. Go back there. Let us go back there, please. Go back to that very place, John 16. 13b. 13. He will guide you into all truth. Do you see that? Er wird euch in die ganze Wahrheit einleiten. For he shall not speak of himself. Denn er wird nicht von sich selbst reden. Mohammed spoke of himself. He's not the Holy Spirit. But whosoever, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Our relationship with him. Hab Beziehung mit dem Heiligen Geist. Don't reject him. Don't ignore him. Ich ignoriere ihn nicht. Then in verse 14, he said, he shall glorify me. He will glorify Jesus and not the flesh. Und nicht das Fleisch. You see, whatever the need is, immer du brauchst, it will not come until, you see, the need will not be met until it is to glorify Jesus and not to glorify flesh. Diese Versorgung wird nicht kommen, solange diese Versorgung nicht dazu da ist, das Fleisch zu verherrlichen, sondern Jesus zu verherrlichen. You see, he will glorify Jesus and not flesh. Er wird Jesus verherrlichen, nicht das Fleisch. Remember James that we read. Er hat euch in Jakobus, wo wir eben waren. He said, you see, you ask, you receive not, because you ask amiss. Und du bekommst nicht, weil du in Falschheit bittest. You see, because it's all about you. Es geht nur um dich. The Christ kingdom is not about you, it's about Christ himself. Christus geht es nicht um dich. He did not say he will glorify the old man, the Christ. Er wird nicht den alten Menschen verherrlichen, er wird Christus selbst verherrlichen. He said, he shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. He will show us things to come. Er wird uns Dinge zeigen, die kommen. We are not selfish. That is not selfish at all. Aber er ist selbstsüchtig. Not you want to consume for yourself. You see, just about you, not Christ at all. Whatever is of Christ is what the Holy Spirit is after. Das, was dem Heiligen Geist interessiert. And that is why you are to allow everything to be of Christ. Du musst zulassen, dass alles in deinem Leben sich Christus dreht. As I'm here today, I totally depend on Christ. Ich verlasse mich vollkommen auf Jesus Christus. If I make any mistake, wenn ich Fehler begehe, as I am here preaching, wie ich hier stehe und predige, I am not ashamed of it. Schäme ich mich nicht für Why? Fehler. Wieso? Because it's not about me. Es geht nicht um mich. You know, flesh is always ashamed. Im Fleisch schämt man sich nicht. If you are in the spirit, there's no shame at all. Schämst du dich nicht. Understand that. In the spirit, there's no shame. Im Geist, da gibt es keine Schämung. There's no fear, there is no shame. Nobody. You know, when people are not even coming into the house of God, wenn Leute nicht in Gottes Haus gehen, people are looking for ways to bring people in. Suchen die Menschen nach Sachen oder Dingen, mit denen man mehr Leute in die Gemeinde locken kann. I have a sister that several times she tried to start ministry. Ich habe eine Schwester, die schon oft versucht hat, eine Gemeinde anzufangen. And before I know it again, bevor man es weiß, closed, this hat ministry. Sie alles wieder mal dicht gemacht. Then I asked her, why? Ich habe sie gefragt, wieso. She said, because people are not many. Sie sagt, weil es nicht viele Leute sind. Then I said, the Lord did not say, go and preach to many people. Aber der Herr hat doch nicht gesagt, geh und predige zu vielen Leuten. It's not about how many people. Es geht nicht um die Anzahl. He said, go and preach the word. Geh und predige das Wort. That's what he told me, go and proclaim the word. Geh und verkündige das Wort. You see, it's not about how the quantity. I'm es geht not um die Menge. You see, I am not the one. If people are not coming, I'm not the one to be ashamed. Wenn Leute nicht kommen, sollte nicht ich mich schämen. The real person to be ashamed is Jesus. Schämen muss es Jesus. Because it's all about him. Es geht doch um ihn. It's not about me es at all. Um mich. If nobody is coming, I'm not ashamed of it. It doesn't bother me. Das Why? Because it's about him. Es juckt mich nicht, weil es um ihn geht. Until you see that way, you cannot continue. Kannst du auch etwas weitermachen? If even things are not working for you, für dich nicht funktionieren, if you see that you are not the one to be ashamed of wenn du it, erkennst, it's Christ, then it will start bothering you. Aber wenn du denkst, dass du derjenige bist, der es in die Hand nimmst, wenn du denkst, dass du derjenige, dass es um dich geht, dann wirst du dich auch schämen. You see, your parents, if there's a problem in the family. Wenn es ein Problem gibt in der Familie. And if you see Jesus as number one. Wenn du Jesus als Nummer eins. And the only one. And what he asks you to do. Wenn er dich schon bittet. You go and do it. Tust es. And as you are in it. Und wenn du das tust. He gives you rest. Es gibt dir Ruhe. Why? Because. Whatever is coming is not about you at all. It's about Jesus. For his name's sake. Namen. That's why you do things, not for your name's sake. Nicht wegen deinem Namen. Understand that. Ich bin deinem Namen. It's for his name's sake. Wegen dem Namen Jesus Christus. In Philippians 4. I am not worried. Why am I not worried about it? It doesn't bother me. You know, pastors are so worried to the preachers. Besorgt. They look forward. That's why they have to join different things. That's why they have to use evil power. To blow, they always want to do the job. Sie wollen immer das Werk tun, sie wollen immer der Macher sein. Sie wollen Leute in die Gemeinde führen. My sister says she closed the church, the ministry, because people are not many. And she doesn't want to do it the way the world do it. He said because he knows the way they do it. He knows that the God look for power in dark world and then use it to bring people in. But she doesn't want to do that. And because of that, it's better she closed it down, even doing that. Exactly. Sie will die Gemeinde schließen. Sie hat sie auch oft geschlossen, weil sie sieht, dass nicht viele Leute kommen und sie will nicht zur dunklen Seite gehen, um Leute reinzuziehen, weil sie könnte versuchen, zum Teufel zu gehen und durch seine Kraft Leute in die Gemeinde zu locken, aber das will sie nicht. Deswegen, anstatt das zu tun, schließt sie lieber den Laden. I said it's not bad, it's not bad, because Teufel do that. Don't just go there. I know. But you have to listen to the voice of God. Aber du musst der Stimme Gottes hören. If he says start it, he's the one to say close it. Wenn er sagt fang an, dann ist er auch derjenige, der sagt hör auf. Because he is the landlord. Denn er ist der Eigentümer. He is the Lord. Er ist der Herr. He is the Lord of the ministry. Er ist der Herr der Gemeinde. He is the Lord of the ministry. You are not the Lord. Gemeinde, nicht du. It's not what you like. Es geht nicht um das, it's was not du what you see. Oder das, was du siehst. It's not what you want. Oder was du willst. It's what he wants. Sondern was will Gott für dich? And look at it. He said in verse 19, Philippians 4:19. But my God shall supply all your need. He supply all need. Er wird den Mangel ausfüllen. If I want people to be many, he supply it. Dann wird er dafür sorgen. I am not the one to supply. Ich soll dafür sorgen. That does not mean I should not preach to people. Was heißt das, dass ich nicht predigen soll? But to convince them comes from the Lord. Aber um sie zu überzeugen, das kommt vom Herrn. You see, I can't pray. My job is to preach to them. Meine Aufgabe ist die Wahrheit zu predigen. And you yourself, you have to preach to people. Ihr sollt auch. But the conviction comes from the Lord to bring them into the house of God. Because we don't force anybody. Praise the Lord. Hallelujah. But my God shall supply all your need according to his riches in glory in Christ Jesus. Here, you see, he said, let me read it again. But my God shall supply all your need according to how? According, not according to your name, according to his riches. Nach seinem Reichtum. It's not according to your name. Nicht nach deinem Mangel. Not that it's enough for you. Nicht, dass es einfach nur für and that's why it's always overflow. Deswegen ist immer der in heaven it's overflow. Himmel ist Überfluss. Understand? Praise the Lord. Hallelujah. It's according to his riches nach in heaven. Nach seinem Reichtum. I bet almost all the time our heart is always and just enough. Unser Herz ist oft so, das ist einfach nur Hauptsache, ich werde satt, Hauptsache es reicht für mich. It's always enough for me. He is the provider. Er ist der Versorger of all needs. Von allen. He is to supply all my needs. Er sollte all unsere Mangel ausfüllen. And we know of Matthew 6:8. Matthäus 6:8. He said, my father knows what I am in need of. Mein Vater weiß, was ich brauche. He knows them. He knows them more than I know them. Er weiß es besser als ich. He knows them what I am in need of. Er weiß, was ich brauche. Praise the Lord. the Lord. Hallelujah. And that's why he will not give me, he will not give me, he will not give me a serpent for a bread. Sie wird mir nicht eine Schlange geben, anstatt Brot. He will not give me stone for a fish. Oder nicht einen Stein geben. Because sometimes I don't even know what I need. Denn manchmal weiß ich gar nicht, was ich brauche. I don't know what I need. I pray for things that can even destroy me. Ich bete für Dinge, die mich zerstören können. But he will say no, no, no, no, no. I know my daughter. Ich kenne meine Tochter. I know my son. Ich kenne meinen Sohn. I know that you that's not what you need. Ich weiß, dass das eben nicht die Sache. And that's why once it's not coming, don't just be down. Mach dir keine Sorgen. Sei don't blame nicht yourself that nothing is working. Und fang nicht an, dich zu beschuldigen, alles schwarz zu reden. It might be worse. Your conditions might get worse. Situation kann sogar schlimmer werden. That does not mean the Lord is not at work. Das heißt nicht, dass der Herr nicht am Werk ist. It might be worse. Vielleicht sogar noch schlimmer. Before we go there, before we go to that of worse, let us look at Acts 2. Apostelgeschichte 2. Acts 2:27. Apostelgeschichte 2, 6 und 27. You see, I'm not ashamed of anything. Ich schäme mich nicht. Acts 2. Apostelgeschichte 2. John, you will help us to read 27. 27. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Read it up to read it up to 31, please. Bis 31. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Die Männer und Brüder, sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, vor dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lippen den Fleisch nach dem Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gegeben hat. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord adds to the church daily. Amen. Amen. He added to the church daily. He adds to the church daily. That's where I want to go. That is not the place, please. Amen. Amen. I'm not the people adding to the church daily. Der Herr fügt zur Gemeinde hinzu, und das täglich, nicht der Mensch. Please, can you help me to check it over here? The Lord added to the church daily. And before he check it, let us go to 1 Samuel 47, thank you. Thank you. Acts 2:47. Good, thank you, Papa. Praise the Lord. Hallelujah. He said, can you read it now? 47. John, please. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that it is the Lord that adds to the church. Der Herr, er fügt zur Gemeinde hinzu. Because he is the one to convince the people. Denn er ist derjenige, der die Leute but it does not mean that we are not to preach the truth. Aber es heißt nicht, dass wir nicht die Wahrheit predigen. You see, it does not mean we are not to preach to people. Das heißt, dass wir nicht zu predigen. He said, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. The Lord have his own job. Der Herr hat seine eigene Aufgabe. We don't do his job. Wir tun nicht seine Aufgabe. He always do his job. Er tut immer seine Arbeit. And in 1 Samuel, please let us quickly go to 1 Samuel. Yes, time has come. Praise the Lord. It is not the disciple that added to the church, but the Lord. Nicht die Gemeinde, nicht die Jünger haben der Gemeinde hinzugefügt, sondern Gott. And it is not our name that is at stake here. Und auch nicht unser Name steht auf den Spielen. You see, because if we are in the flesh, there's wir always fear. Schämen wir uns ständig. Yeah, there is always fear. Das ist Angst. There is always I want to make mistake. There is mistake. You see, what are people going to say about oder me? Was werden Leute über mich denken? What are people going to say? Was werden Leute sagen? You see, what happened? I'm never perfect in anything at all. Without Jesus. Etwas ohne Jesus. First Samuel 12. Are we there, please? Quickly go there. So that I see everything. First Samuel 12. Verse 22. For the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it hath pleased the Lord to make you his people. You see, for his great name's sake, it's because it's all about him. Es geht seinen Namen. You see, it's all about him. Es geht you know, I have just a man of God that I've seen just preaching when he's reading the Bible, and once he doesn't even look at the Bible before he reads. Ich habe einen Mann Gottes mal gesehen, der, wenn er die Bibel liest, dann nicht mehr auf die Bibel schaut. He's a professor. Er ist ein Professor. You see, once any tide at all, he just you see, he doesn't need God. Er braucht Gott nicht. You don't need God. I need him so much. Ich brauche ihn so sehr. I need, without him, I cannot even be here. Ohne ihn kann ich nicht hier sein. Without him, without Christ, I'm zero. Ohne Christus bin ich ein Niemand. I thank God, I know where I'm coming from. Ich danke Gott, dass ich weiß, woher ich komme. Praise the Lord. Halleluja. You see, the reason why I'm not ashamed. Der Grund, weshalb ich mich nicht schäme. Because everything about me is about his for his name's sake. Über mich ist wegen seinem Namen. The reason why I'm not there is no fear at all. Da keine Angst ist. Because it's for his name's sake. Es geht seinen Namen. You see, it's like a dirty baby. A dirty baby. Es geht wie ein dreckiges Baby. If a baby is dirty, who should be ashamed of that baby? Wer sollte sich schämen? The mother, it's not the baby. Das Baby. I'm just a baby. Das Baby kann Jesus das baby. That's best. Best said she said Jesus baby. She wrote it down. Praise the Lord. Hallelujah. You see, I am his baby. He's just putting me at his back. You see, he just, you know, we Africa, we know how to put baby in our up. You see, that's how Jesus just carry me. Wenn ein Baby voll mit Dreck ist, dann ist nicht das Baby daran schuld, dass das Kind immer noch seit Wochen immer noch mit dem gleichen Dreck rumläuft, sondern die Mutter. Wieso? Weil die Mutter dafür verantwortlich ist, dieses Kind sauber zu machen. You see, nobody will go to the baby and say, yeah, you are dirty, why don't you go and bath? You see, they call the mother, why don't you take care of this baby? That's Jesus. Dann wird die Mutter zur Rede stellen und sagen, ey, mach doch mal dein Kind sauber, guck, wie das aussieht, das ist nicht normal. Even when things are not working at all. Auch wenn die Dinge nicht funktionieren. You see? It seems so. It's not working. Es nicht funktioniert. Even when things are getting worse. Wenn Dinge sogar schlimmer remember, werden. It is not about you, erinnere but Christ. Dich. Es geht nicht um dich, sondern um Christus. You see, remember. Dich. Es geht nicht um dich. When day is going to break, it's always so dark. See, wenn der nächste Tag anbricht, ist die Nacht nochmal am dunkelsten. You know Jairus, you know, we know that. You know, the daughter died before they got there. It was worse. Von Jairus gestorben, bevor sie ankommen. But that does not mean there is no victory. Was heißt, dass der Sieg schon weg ist? We don't want it to get worse. Wir wollen nicht, dass es schlimmer wird. The worse it gets, the bigger the testimony. Aber umso schlimmer es wird, umso größer das Zeugnis. Jesus is carrying you at his back. Jesus trägt dich auf seinen Rücken. You are there, just playing. You see, he's the one making the journey, going everywhere, cooking, doing this. So, you see, he's the one, you're just doing. You see, he's the one, you are just the baby at the back of Jesus. Baby, was am Rücken von Jesus in Mark 9, let us go to Mark 9. Praise the Lord. Hallelujah. Markus 9. Mark 9. schau. Einige wollen beweisen, dass sie so reif sind. No. I'm not without Christ. Ich bin nicht ohne Christus. Yes, I thank God. I thank him that I'm not without him. Ich danke ihm, dass ich nicht ohne ihn bin. In Mark 9. Markus 9. Mark 9. Mark 9 from verse 14. Let me quickly read. Markus 9, 14. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the disciples questioning with them. And straight away, mercy will not reach at him, all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him, saluted him. And he asked the scribe, what question ye with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I speak to your disciple that they should cast him out, but they could not. And answering, 19, he answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? Jesus is surprised that they could not even do the job. Dass sie dieses Werk auch schon verbringen konnten. He's surprised that they could not do the job. Sie wundern sich, weshalb sie es nicht tun. How long am I going to keep on teaching? Wie oft soll ich es euch noch sagen? How long am I going to keep on? You see? And they brought him unto him. And when he saw him, when he saw Jesus, straight away the Spirit tell him, and he fell on the ground and wallowed for me. You see, here it became worse. Es wurde sogar noch schlimmer. You see, something, you see, things can come worse. It's not that, it's just to threaten you. Es ist nur darum, die Angst zu machen. Understand what I'm saying. You see, things getting worse is to threaten you. Dass die Dinge schlimmer werden, ist einfach nur, damit es die Angst macht. But you are to say, behold, they are threatening. Like Paul, you see, like Peter and the disciple, you see, they said, you see, when they were being threatened, als sie bedroht worden sind, you see, by Herod and others, you see, and he said, behold, they are threatening. Schaut, sie bedrohen uns. You see, something can, it can guess what to threaten you. Etwas kann schlimmer werden, um dich zu bedrohen. But will you give in? Aber wirst du aufgeben? Who understand what I'm saying? You see, will you give in? Wirst du aufgeben? And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. You see, if you are not sure in the Lord, du bist nicht sicher, bist du Herr. You see, you will be threatened. Wirst du bedroht werden? You see, even when you are expecting money and more bills are coming. Wenn du zum Beispiel Geld erwartest und immer mehr Rechnungen kommen. Hey, like yesterday. You see, something just came that wanted to just affect me in the way. Kam und wollte mich angreifen. But when I lie down on my bed, aber als ich mich hingelegt habe, I just started thinking of the love of God. Fing ich an, über die Liebe Gottes für mich nachzudenken. And I slept like a baby. I started thanking him for that. If he died for me, there's no problem. He has no son. Es ist kein Problem, was er nicht gelöst hat. And that's how it was over with him. So war es vorbei damit. Praise the Lord. Halleluja. And after he had cast verse 22 him 22. Into fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible, because it is not about me. Es geht schon mich. Alone. I need your cooperation. Ich brauche deine Kooperation, to do the job. Um das Werk zu verbringen. I need you to believe. Ich brauche dich, damit du glaubst. You see, there is a fight of believing the word of God that is still remaining for God's children today. Dieser fight, the good fight of faith. Gottes Wort zu glauben ist immer noch da. Du musst Gottes Wort glauben. That things are getting worse is not there to tell you it's not going to work. Dass die Dinge schlimmer werden, heißt nicht, dass der Sieg nicht mehr da ist, sodass du den Sieg vergessen kannst. It is just there to threaten. Du bist einfach nur da, um dich zu bedrücken. And you have to turn it around to praise the name of the living God. Das auf den Kopf stellen und das nutzen, um den Herrn zu preisen. And straight away the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou my unbelief. Verse 25. And when, you see, he said he believed, but there is something fighting my belief. Er hat gesagt, er glaubt. Ich glaube, aber es gibt etwas, was meinem Unglauben was der Unglaube greift meinen Glauben an. You see, it's not belief, but there's something fighting my belief. Aber etwas greift meinen Glauben an. We have the same faith. Wir alle haben die gleiche Glauben. But the unbelief that you have, aber der Unglaube, das variiert. Jeder hat eine andere Menge an Unglauben. You see, with the places you go to, people you move with, they will give you unbelief. Leute, mit denen du Zeit verbringst, diese Leute, die werden dich entweder verunreinigen, you see, things you listen to, oder dich bekräftigen in deinem Glauben. What you allow to be your mind to be full of, das, wovon deine Gedanken voll sind, das wird dafür sorgen, dass du Gottes Wort anzweifelst. The fear of outside, the fear. Die Angst von draußen. The shame, you see, the pride. Der Stolz. We make you not to believe the word of God. Wird dafür sorgen, dass du Gottes Wort eben nicht mehr glaubst. If God say move, you wenn move. Gott sagt, beweg dich, dann bewegst du dich. Don't allow pride to keep on stealing. Lass nicht zu, dass der Stolz weiterhin von dir steht. That Satan keep on stealing. Der Teufel weiterhin stealing from you. Then in verse 25. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked this foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. You see, come out and enter no more. Learn how Jesus prayed. Lerne, wie Jesus gebetet hat. You see, come out and go in. Komm no raus more. Und geh nicht mehr. It is not just come out, but nicht come out raus, and go in no more. Komm raus und geh nicht mehr rein. And the spirit cried and rent him sore, and came out of him, and he was as one dead. You see, God was like somebody that is dead. Es wurde sogar noch schlimmer. Somebody will be afraid here. Jemand hätte in dieser Situation Angst. Because people can say you have killed somebody. Leute würden sagen, oh mein Gott, du hast ihn getötet. But Jesus, he knows what he was aber doing. Jesus wusste, was er tat. He knows that the word of God never er wusste, dass Gottes Wort nicht versagt. He said he knows that the word of God is spirit and life. Er weiß, dass Gottes Wort Geist und Leben ist. If he can raise the dead, he can heal the sick. Wenn es die Toten auferstehen kann, dann kann es die Kranken heilen. If he can heal, he can raise the dead, he can heal the sick. Wenn es die Toten auferstehen kann, dann kann es auch die Kranken heilen. Then in verse 27, but Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he was come into the house, his disciple asked him, I want to come here, I want us to go into here a little bit before we close. Praise the Lord. Hallelujah. And when he was come into the house, his disciples asked him privately, why should not we cast him out? Why could we not do that? Wieso konnten wir ihn nicht austreiben? And he said unto them, this kind can comfort by nothing but by prayer and fasting. He said, this kind of what? Diese Art von was? This kind of belief. Diese Art von Glauben. You see? And not this kind of demon. Nicht diese Art von Dämonen. It's not this type of demon cannot come out except by prayer and fasting. Nicht, dass diese Art von Dämonen nur durch Glauben und Fasten, nur durch Beten und Fasten rauskommen kann. You see, this kind of belief. You see, to believe that that the word of God never fails. Glauben, dass Gottes Wort nicht versagt. But by prayer and fasting. You see, and here, a lot of religion deceives people a lot with here. Religion betrügt Leute auch. I know where I'm coming from. Ich komme. Everything is about fasting. Es geht ständig ums Fasten. You see, the slightest thing is fast. Kleine Sache, faste einfach. You see, they say you have your weapon fast. Du hast deine Waffe, also fasten. Praise the Lord. Hallelujah. It is not this kind of demons. Nicht diese Art von Dämon. The demon, Jesus has defeated demons. Jesus hat den Dämon schon defeated Satan. Zerstört auch. But this kind of belief. Aber diese Art von Glauben. He cannot, you cannot operate in it, you see. He cannot function until you believe that the word of God never lies. Diese Art von Glauben kann nicht funktionieren, erst wenn du wirklich glaubst, dass Gottes Wort nicht lügt. You see, it is the blood of Jesus that defeated Satan. Es ist das Blut von Jesus Christus, was den Teufel besiegt hat. People see fasting defeating Satan. Leute denken, dass deine Gebete oder dass dein Fasten den Teufel besiegt hat. What his blood did not give, no fasting can give it to you. Was sein Blut dir nicht gegeben hat, wird kein Gebet und wird auch kein Fasten dir geben. You see, fasting can help you to be focused. Das Fasten kann dir helfen, fokussiert zu bleiben. Es kann dir helfen, fokussiert zu bleiben. You see, it can help you to. You see, you know when your stomach make crank, crank, crank, crank. You just remember, hey, I'm praying. There's something doing. You see, it helps you to be focused. Wenn dein Bauch knurrt, kann es dir helfen, dich daran zu erinnern. Ah, heute habe ich mich entschieden zu fasten und diese Zeit einfach mit Christus zu verbringen. Deswegen habe ich heute will ich heute nichts essen. You see, he reminds you of what you are doing. Es erinnert dich daran, dass was du heute machst. You don't fast to get anything from God. Aber du fastest nicht, um irgendetwas von Gott zu bekommen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus said, if you can believe. Jesus hat, wenn du glauben kannst. That was what he told this man. Das hat er diesem Mann gesagt. That the child was sick. Epilepsy child, you see. Kind krank war. He said, if you can believe. He did not say if you can fast. Wenn du glauben kannst, nicht wenn du fasten kannst. He said, if you can believe. Wenn du glauben kannst. Your fasting moves you and not God. Dein Fasten bewegt dich, aber nicht Gott. Are we know of Mark 11:24. Markus 11, 24. We are not going there. He said, once you pray, you believe. Du that's betest, how you have. Dann glaubst du und so empfängst du auch. He did not say once you fast. Nicht wenn du fastest. How do you receive Jesus? Wie empfängst du Jesus? It is not through fasting. Nicht durch das Fasten. Before I became born again, bevor ich wiedergeboren wurde, I did not fast to become a child of ich God. Habe ich gefasst, um I will understand this. I did not fast to have my salvation, and that is the greatest miracle. Ich habe gefastet, um the greatest, greater than having house or ein whatever. Kind Gottes zu sein. Das ist das größte Wunder, was einem Menschen passieren kann. To be taken away from hell. Von der Hölle zu werden. You see, it's greater than to have house or to have car. Zu haben oder ein Auto zu bekommen. Your fasting moves you. Dein Fasten bewegt dich selbst. He said, look at Colossians 2. Let us go to this one. Colossians 2. Colossians 2. Let us go there. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 2. Verse 6. He said, as you have therefore received Jesus Christ, the Lord, so walk you in him. Colossians 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. You see how you received Jesus? How did you receive Jesus? Did you fast before you received Jesus? Hast du gefasst, bevor du ihn empfangen hast? Did you fast for your salvation? Hast du gefasst für deine Errettung? That's the greatest miracle. Das größte. There is nothing greater than that. Es gibt nichts, was größer als das. That you are now a child of God. Du bist ein Kind Gottes. That you are now a son of God. Du bist ein Sohn Gottes. That you are now that Jesus, that your spirit is now Christ himself. Dein Geist ist jetzt Christus selbst. That your name is written in heaven. Dein Name im Himmel. He's greater than having a house or a car. Du bist größer als ein Haus zu haben. Oh, understand. Praise the Lord. Halleluja. He said that is how you are going to have all the victory. Du wirst auch den ganzen restlichen. It's not by what you do, it's nicht what he das, did. Was du tust und das, was er getan it's hat. By believing what he did. Indem du an das glaubst, was er getan your hat. Your fasting moves you and not God. Dein Fasten bewegt dich, aber nicht Jesus Gott. Moved God. Jesus bewegt Gott. Your fasting never moved God at all. Dein Fasten bewegt Gott nicht. It is the blood that moves God. Blut, was Gott when I see the blood, you know, Exodus 12, we are not going there. Exodus 12, lesen wir das. Wenn er das sieht, dann geht er weiter. When I see the blood, wenn ich das Blut sehe, and not when I see fasting. Nicht, wenn ich das Fasten sehe. It's not when I see fasting. Nicht, wenn ich das Fasten sehe. It's not when I see sacrifice. Wenn ich Opfer there is no other sacrifice greater than the blood of Jesus, the sacrifice he made for us. Kein Geld, kein sonstiges, was du geben kannst, was größer ist als das Opfer von Jesus Christus. You know those that depend on fasting. Die Leute, die they are so fasten, proud. verlassen. Sie sind they are so proud. Auf dieses Opfer. I'm coming from there. I was there. But I thank God I'm delivered. Ich habe mich vorher, ich war, ich habe zu diesen Menschen gehört, aber ich danke Gott, dass ich erlöst bin davon. It is His blood that makes that purges things. I'm not fasting. Das Blut, was Dinge reinigt und nicht das Fasten. The blood of Jesus. Das Blut von Jesus. Satan is not afraid of your fasting. Der Teufel hat keine Angst vor deinem Fasten. He's not an unbeliever who fasts. Auch Ungläubige fasten. You know that. They fast. Sie fasten auch. You see, Matthew 9. Let us quickly go there. Matthew 9. Unbelievers even fast also. Das Ungläubige fasten. You're saved, they fast. But that does not make them to be saved. Aber das erlebt sie nicht. Satan is not afraid. Of your fasting. Ich hoffe, er hat keine Angst vor deinem Fasten. He fart, he fart, he fart. He loves you. He loves your fasting. Er liebt dein Fasten. He loves it. Because he knows. He knows. You know what? He knows. He knows you are depending on yourself. You are depending on Christ. Once you are fasting. Damit to get any victory. Auf dich selbst verlässt und nicht auf Christus. You see, Lord, that's what you want doing the job. Er weiß, dass du dich, dass du das Werk vollbringst. That is not, he's not Jesus, he's you are the one. He loves you so much. Es geht dir um dich selbst und das Matthew 9. Matthäus 9. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 9. Verse 14. Matthäus 9, 14. They came to him, the Pharisees, the disciple of John, sorry. They, verse 14, look at, everybody, please, once you are reading, just look at the Bible. Immer wenn ich lese, egal auf welcher Sprache, bitte lese. Please, look at it. It helps you a lot. You have to know where they are. They came to him, the disciples of John, saying, why do we, the Pharisees, fast? Oft, but your disciple fast not. We fast, you see, they don't save the fast. The Pharisees, they are not saved. Die Pharisäer, sie fasten. They fast, but that does not make them to be saved. Aber das erlöst sie nicht. Even Christ, even Jesus said in Matthew 5, he said, except your righteousness see that of the Pharisees. You cannot inherit the kingdom of God. Jetzt hat er gesagt, dass wenn deine Heiligkeit nicht die Heiligkeit der Pharisäer übertrifft, kannst du das Königreich Gottes nicht sehen. Das heißt, die Pharisäer, sie sehen es nicht, weil sie müssen ja noch über sich hinaus sozusagen gerecht sein. Except your fasting is greater than that of the Pharisees, you cannot inherit the kingdom of God. Wenn Fasten nicht größer ist als der Pharisäer, kannst du das Königreich Gottes nicht erben. You see, the Pharisees, they fast. Pharisäer, sie fasten. They fast even more than you. Sogar you cannot beat them in anything. Du kannst sie in diesen anything natural, you cannot beat them. Natürlichen Dingen kannst du nicht schlagen. But Jesus said, except yours is greater than that of Jesus them. Sagt, sein, dass deins größer ist als der. The kingdom of God does not belong to aber you. Sonst gehört ihr Gottes Königreich nicht. People fasting like the Pharisees. Leute fasten wie die Pharisäer. You see, to get things from God. Um Gott, Dinge von Gott zu bekommen. The motive of your fasting is more important than your fasting. Aber das Motiv deines Fastens ist wichtiger als das Fasten an sich. In religion we fast for our desire to be met. In der Religion fastet man, damit man damit, Gebete erhört werden. You see, we fast for whatever to be blessed, for us to be blessed. Wir fasten, damit Dinge gesegnet werden. You see, for our desire to be blessed. Damit unsere Wünsche gesegnet werden. But God's desire does not need your fasting. Aber Gottes Wünsche brauchen nicht dein Fasten. Before He even give it to you, it's already blessed. Bevor er dir das gibt, ist es schon gesegnet. It is already blessed. Es ist schon gesegnet. Remember, we read concerning the Holy Spirit. That the Holy Spirit, you see, He equipped you. Der Heilige Geist erstattet dich. He will not give you what is not blessed. Er wird dir nicht etwas geben, was gesegnet ist. He will not give you what is not blessed. Er wird dir nicht etwas geben, was nicht gesegnet ist. Isaac was blessed. Isaac war gesegnet, aber Ishmael. You see, you know, we pick and choose Ishmael. We want God to bless him. Now that's why we fast and pray. We work hard. Ishmael is working hard. Wir treffen unsere eigene Entscheidung und bitten Gott darum, sie zu segnen. And so therefore, the Holy Spirit is to reveal the real fasting to you. Ja, der Geist sollte jetzt wirkliche Fasten offenbaren. He sollte jetzt reveal the real fasting to you. Er sollte jetzt wirkliche Fasten just like he is to reveal the real sin to you. Genauso wie er dir die wirkliche Sünde offenbaren. And that is how he is to reveal the real prosperity to you. Genauso sollte er den wirklichen Reichtum offenbaren. You see the real debts. You see, Tod. The real offense, there are so many. The real, they all have their own. That of God. The real sin, he's to reveal the real fasting to you. The real fasting is renewing of the mind. Das wirkliche Fasten ist, deine Gedanken zu erneuern. How we know from Romans 12, verse 2. The mind, renewing of, let us go there. Romans 12:2. That's the real fasting. The real fasting is Romans 12, 2. Das wahre Fasten ist Römer 12, 2. Romans 12, 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That is the real fasting. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. You see, the real fasting is renewing of the mind. Das wahre Fasten ist, seine Gedanken zu erneuern. The real fasting is changing the way you think. Not think the word of God. That's the real fasting. Seine Gedanken zu ändern, um Gottes Wort zu denken. The knowledge, your knowledge will not become the word of God's knowledge. Dass dein Wissen Gottes Wissen ist. You see, it will not become the truth. Dass die Wahrheit ist. You see, the knowledge that you now have. Das Wissen, was du jetzt hast. That you erase the old knowledge. Das alte Wissen. Fasting. You see? Wegtust und dich mit dem wahren Wissen beschäftigst. In 1 Peter 1. 1. Petrus 1. Verse 22. Quickly go there. 1. Petrus 1, 22. He says, seeing you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart, fervently. Seeing you have purified your soul in obeying the truth. You see, that is your soul. 1. Petrus? 1. Petrus? 1:22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. You see, religion churches, a lot of churches replace renewing of the mind with, you see, they renew with the truth. Instead of renewing of the mind with the truth, the gospel of Christ. You see, allowing the Holy Spirit to reveal the truth to them and using this truth to now change the way they think and not think the word of God. They now replace it with fasting. It's all about fasting. Sie erneuern ihre Gedanken mit dem Gesetz, mit Fasten anstatt mit Gottes Wahrheit. It is not sacrifice, it is obeying the truth. Sondern der Wahrheit zu gehorchen. You see, remember 1 Samuel. Erinnert euch an 1. Samuel 15. He said, obedience is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfergaben. The Lord is tired of those sacrifices. Der Herr hat diese Opfergaben satt. Er kann es nicht. He's so tired of it. Er hat in the place, in some place in the Old Testament, he wrote it. He said, it stinks. It's just smelly to him. Er kann es nicht mehr riechen. Es stinkt für ihn. Obey the truth. Gehorche der Wahrheit. Amen. Amen. Because without purifying of the soul. Denn ohne deine Gedanken zu erneuern, ohne deine Seele zu reinigen. Without purifying the soul. The renewal of the mind, your victory cannot come at. It's not fasting at all. Kann dein Sieg, kann das Leben, was Christus für dich hat, sich nicht zeigen. Third John. Just to this one. Dritter Johannes. Third John, verse 2. 3. Johannes 2. He said, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. And be in health, even as your soul prospereth. You see, your soul is until you it does it so. It does it so. Dritter Johannes 1, 2. No, it's just one. Just verse 2. Beloved, verse 2. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. You see, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. You see, if your soul does not prosper, if you don't renew, you don't like where we have just read, First Peter. You see, if you don't allow the truth to be there, there is no prosperity in your soul, and there is no prosperity outside. So it's not about your fasting. Es geht nicht um dein Fasten. You see, because we depend on this fasting so much. Uns auf dieses Fasten. And Satan loves it. Because he keeps on stealing from us. Through it. And we have to know the truth. Wir sollten die Wahrheit erkennen. Those who do not obey the truth, they are bewitched. Die Gottes Wort Anweisung nicht befolgen, sind verhext. You see, they are bewitched. That's what verhext. That's what Galatians said. Galatians 3. You see, he said you are bewitched. Du bist verhext. Because the truth, if you cannot obey the truth, also you are bewitched. Nicht befolgen kannst, bist du verhext. And the truth is not 10 commandments. Die Wahrheit ist nicht die 10 Gebote. The truth is believing. Die Wahrheit ist, that Jesus has given us the victory. Zu glauben, dass Jesus uns den Sieg gegeben hat. Praise the Lord. Hallelujah. We stop there for now. And I don't know if you have any questions. You can quickly.